Dialoge, Seite 39. Was kann es dem über seine Arbeit gebeugten Proletarier, der von der Wucht seines Schicksals erdrückt wird, nützen, wenn irgendwelche Redner das Recht zu sprechen, irgendwelche Journalisten das Recht zu schreiben haben? Du hast Rechte geschaffen, die für die große Masse in alle Ewigkeit nur ein leerer Besitz sind, da sie nicht versteht, sie zu gebrauchen. Diese Rechte, deren ideellen Genuss das Gesetz dem Volke zwar zuerkennt, deren wirkliche Ausübung ihm aber der Zwang der Verhältnisse verweigert, sind für das Volk nur ein bitterer Hohn auf sein Schicksal.